Soweit Bundespräsident. Und wir kommen zu einem anderen Thema. Wir gehen nach Moskau. Dort haben 4 Wochen lang die Delegierten aus den 38 KSZE-Staaten beraten. Über diesen langen Zeitraum ist die Konferenz fast ein wenig in Vergessenheit geraten, ins hintere Glied gerückt, ist in unserer schnelllebigen Zeit allemal. Aber das hat ihr vielleicht ganz gut getan, denn das, was die Teilnehmer der KSZE-Menschenrechtskonferenz jetzt in ihr Schlussdokument geschrieben haben, das lässt hoffen. Zum ersten Mal wurde hier festgelegt, dass Menschenrechte nicht zu den inneren Angelegenheiten eines Staates gehören. Werden sie verletzt, so ist Einmischung von den KSZE-Staaten nun gefordert. Mehr dazu von Klaus Kunze. 2 wichtige Ergebnisse hat dieses Menschenrechtstreffen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, während der 4-wöchigen Arbeit gebracht. Einmal hat die KSZE auf die veränderte politische Landkarte so selbstverständlich reagiert, dass gleich zu Beginn die 3 baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen, als neue Mitgliedstaaten aufgenommen wurden. Die nunmehr 38 Staaten haben mit dem Schlussdokument Schritten zu größerer Eigenständigkeit der KSZE zugestimmt. Die ist das 2. wichtige Ergebnis des Moskauer Treffens. Es war Anfang September von den Außenministern der Mitgliedstaaten eröffnet worden. Hans-Dietrich Genscher hatte in seiner Rede, unüberhörbar als Antwort auf die Vorgänge in Jugoslawien, vorgeschlagen, den europäischen Krisenmechanismus weiter auszubauen. Maßnahmen der KSZE müssten auch ohne Zustimmung des betroffenen Landes möglich sein. Diese weitreichende deutsche Vorstellung gipfelte darin, gegebenenfalls bei einem Abstimmungsergebnis von 37-1 Beschlüsse gegen einen betroffenen Staat durchzusetzen. Zwischen diesem Mehrheitsverfahren und dem bislang als Grundprinzip beachteten Verfahren der vollzähligen Übereinstimmung wurde in Moskau ein Kompromiss erzielt. In dem 24-seitigen Schlussdokument haben die Delegationen Formulierungen zugestimmt, die es künftig der KSZE erlauben werden, Expertenkommissionen oder Berichterstatter in Krisengebiete zu entsenden. Dieses Instrument kann dadurch aktiviert werden, dass mindestens 9 Staaten bei massiven Menschenrechtsverletzungen für die Entsendung stimmen. Ob Berichterstatter oder Experten, die KSZE ermöglicht sich auf diese Weise einen Zugang, der vom betroffenen Staat nicht mehr als Einmischung in innere Angelegenheiten zurückgewiesen werden darf. Obwohl die Moskauer Beratungen übrigens vollständig übereinstimmt mit dem KSZE-Reglement, hinter verschlossenen Türen stattfanden, drang aus den Diskussionen nach draußen, dass beispielsweise Großbritannien sich lange schwer tat, diesen neuen Mechanismus zuzustimmen. Das Zögern dürften Bedenken wegen Nordirland hineingespielt haben. Interessant ist ein weiterer Beschluss des Moskauer Treffens, der gewissermaßen auf die aktuellen Ereignisse der gastgebenden Sowjetunion antwortet. Danach werden die KSZE-Staaten einen Putsch gegen eine demokratische Regierung grundsätzlich verurteilen und die legitimen Kräfte, die Menschenrechte und demokratischen Regeln beachten, weiter unterstützen. Und die KSZE wird auch im Vorfeld bemüht sein, Demokratie und Menschenrechtskräfte in den europäischen Ländern künftig zu unterstützen. Hatte allein das sowjetische Angebot, dieses Menschenrechtstreffen auszurichten, beim Wiener KSZE-Treffen vor 3 Jahren noch Verblüffung und Skepsis bei den westlichen Staaten hervorgerufen, so lief die Begegnung in Moskau speziell unter den veränderten Verhältnissen nach den August-Ereignissen wie die selbstverständlichste Sache der Welt ab. In Wien haben heute die UN-Inspektoren, die das Atomwaffenpotenzial des Iraks untersuchen sollten, eine Pressekonferenz gegeben. Was sie gefunden haben, das erläuterte die 44-köpfige Truppe unter Leitung des Amerikaners David Kaye.